Das ist als Herausforderung zwar nicht in Abrede zu stellen, aber ein Babyboom kann vor dem Hintergrund schwindender natürlicher Ressourcen keinesfalls die Lösung sein. Hier sollte man andere Wege beschreiten. Etwa gezielte Einwanderung organisieren, den Renteneintritt nach hinten verlegen oder flexible Arbeits- und Rentenmodelle einführen. Auf jeden Fall Regelungen, die auch mit weniger Geburten funktionieren. Der Handlungsbedarf angesichts der Frage, wie viele Menschen auf der Erde leben und wie viele sie verträgt, ist offensichtlich. Allerdings werden sich Erfolge hier selbst bei bestem Willen nur langsam und jedenfalls nicht schnell genug einstellen, um Artenvielfalt und natürliche Lebensräume zu erhalten. Somit scheidet der erste Faktor als schnelle Lösung aus. Die Bedeutung des technologischen Fortschritts, Faktor 2, ist zweifellos hoch. Besonders beim Klimawandel, der Energieversorgung und bei der Mobilität setzen Politik und Wirtschaft derzeit verstärkt auf technologische Innovationen und Lösungen, um die Abhängigkeit von den schädlichen fossilen Energien und von Staaten wie Russland zu mindern. Dafür bauen wir Windräder, setzen Sonnenkollektoren in die Landschaft oder auf Dächer, auch verdrängen elektrische Antriebe langsam aber sicher den Verbrennungsmotor. Irgendwann betreten wir vielleicht ein Zeitalter des grünen Wasserstoffs. Der technologische Fortschritt kann zweifellos einiges bewirken. Nicht zuletzt in der Landwirtschaft des globalen Südens. Aber er wird das Problem nicht alleine lösen. Schon wegen der beschriebenen Rebound-Effekte. Das heißt, es bleiben noch zwei Faktoren übrig, die schnellere Erfolge versprechen. In den reicheren Ländern müssen wir pro Kopf weniger Ressourcen verbrauchen, damit es auch für eine größere Weltbevölkerung reicht. Und wir müssen der Natur wieder mehr Raum und Zeit zur Erholung lassen.